Brainchips. Mein Telefon klingelt. Die Rufnummer ist unterdrückt. Damit ist der Fall klar. Hallo, Beutetier, sage ich. Hallo, Plazentatier, erwidert das Känguru. Was? Nun, du hast mich so nur bei meiner Säugetier-Unterklasse angesprochen. Da wollte ich die Freundlichkeit nicht unerwidert lassen. Plazentatier, frage ich. Ja, so nennt man euch. Und sei froh, immerhin bist du nicht in der Gruppe der eierlegenden Kloakentiere. Weil es dir lieber ist, kann ich dich aber auch gerne mit einem Namen einer eurer Unterordnung ansprechen. Den mag ich auch. Ich könnte sagen, hallo, Trockennasenaffe. Soll ich dich nicht mehr Beutetier nennen? Frage ich. Ist mir egal. Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, um klarzustellen, dass meine Unterklasse einen vergleichsweise coolen Namen hat. Und deshalb hast du angerufen. Natürlich nicht. Warum dann? Was gibt's? Werbung, sagt das Känguru mit verstellter Stimme. Wie toll wäre jetzt ein erfrischender Schluck Biobrause? Bestell dir doch gleich eine bei Hertha, der Eckkneipe um die Ecke. Jetzt neu, Biobrause, Süßkartoffelpommes, Trüffelmayo. Was soll das? Frage ich. Stell dir mal vor, sagt das Känguru, es gäbe Werbung in deinen Telefongesprächen. Stell dir vor, all deine Gespräche würden aufgezeichnet und deine privatesten Informationen würden im Detail ausgewertet werden, um dir personalisierte Werbung in deine Gespräche einspielen zu können. Ich vermute, ich weiß, worauf das Werbung, unterbricht das Känguru mit verstellter Stimme. Hey du, ja du brauchst Brainchips, jawohl, Brainchips, knusprige Kartoffelscheiben in Gehirnform, Brainchips. Jetzt bei Snacks in the City, die im Spiel deines Vertrauens. Ich seufze. Nervt, wa? Fragt das Känguru. In der Tat. Das würden wir so nicht akzeptieren. Lieber bezahlen wir den Telefondienstleister unserer Wahl eine Grundgebühr für den Service. Ich weiß, worauf du. Werbung! Wie toll wäre jetzt ein erfrischender Schluck Biobrause? Bestell dir doch gleich eine bei. Ey, sag mal, beschwere ich mich. Die Biobrause-Werbung hatte ich doch gerade schon. Ja, aber du hast noch keine bestellt, oder? Ich seufze ins Telefon. Fun Fact, sagt das Känguru. Die Deutschen verbringen im Schnitt pro Tag 29 Minuten mit Telefonieren und 1 Stunde 41 Minuten mit sozialen Medien. Warum ist im Netz okay, was beim Telefonieren nicht okay ist? Warte, lass mich überlegen. Weil wir Frösche sind? Wie meinen? Wir sind Frösche, denen ein Amphibien-Wellness-Bereich versprochen wurde, aber in Wahrheit haben Mark Zuckerberg und seine Broligarchen-Kumpel uns alle in diesen riesigen Topf geworfen und das Wasser so langsam erhitzt, dass wir lange Zeit nicht gemerkt haben, dass da nicht nur ein Haar in der Suppe ist, sondern dass wir die Suppe sind. Es raschelt im Telefon. Dann kommt das Känguru ins Wohnzimmer geschlappt. 100 Punkte, sagt es. Herzlichen Glückwunsch. Oder sagen wir 99 Punkte, weil der Frosch Mythos Quatsch ist. Gesunde Frösche springen sehr wohl aus dem Topf. Werbung, ich lege auf. Das Känguru fletzt sich mit dem Kopf nach unten in unseren Sessel. Was soll das eigentlich? Frage ich. Ich übe. Was übst du denn? Ich schärfe meine argumentativen Messer am Whetstein der unterlegenen Intelligenz. Freue mich immer, wenn ich dir behilflich sein kann.